Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch. Sex and the City, Staffel Nummer 2, Folge Nummer 7, die schreckliche Wahrheit. Oder auch im Englischen, The Chicken Dance. Hallo Nils. Hallo Chris. Diesmal haben wir einen ganz besonderen Gast zu Besuch, nämlich den Marcel. Hallo Marcel. Hallo Chris, hallo Nils. Hallo Marcel. Hi Marcel. Ja, du musstest vorhin Sex and the City mit uns gucken. So eine Schande. Ja, ganz dramatisch. Und du machst jetzt einfach mal mit. So ganz spontan haben wir uns entschieden. Machen wir jetzt mal einen Dreier. Ha. Ha. Und wir fangen wie immer mit der Inhaltsangabe von Nils an. Ja, die schreckliche Wahrheit, wie du schon gesagt hast. Miranda ist geschockt, als ihr Freund, auf den sie selber scharf war, mit ihrer Dekorateurin nach einer Woche beschließt zu heiraten. Auf der Abschiedsparty bei Miranda zu Hause angelt sich auch Samantha jemanden, was Miranda zum Aberglauben hinreißt, in ihrer Wohnung würde jeder außer ihr jemanden finden. Auf der schnell folgenden Hochzeit kommt Charlotte in einem sehr sexy Brautjungferkleid und sie lernt jemanden kennen, mit dem sie den Fortschritt vieler Dates in wenigen Stunden durchläuft, bis zum Bruch, als sein Vater sie befummelt und er ihr nicht glaubt. Samantha stellt erst beim Sex schockiert fest, dass sie mit ihrem Date von der Party schon mal geschlafen hat. Miranda fühlt sich unsichtbar, weil sie mit der Aufgabe des Gästebuchs beauftragt ist und niemand sie wahrnimmt. Und Carrie ist sauer auf Big, weil er sich nicht mit der von ihr erwarteten Ernsthaftigkeit einlässt, nicht die Karte unterschreibt und rausgeht, während sie ihr Gedicht auf der Hochzeit vorliest. Ja, mit wem fangen wir an? Mit Miranda? Ja. Was ist das denn bitte schön für eine Geschichte? Also schon wieder so eine tolle Freundin, die plötzlich auftaucht, die irgendwie doch keine Freundin ist. Und dann lädt sie jeden von den Mädels irgendwie ein und die müssen irgendwas machen. Also was ist das denn? Ja, vor allem ist sie, also sie ist ja nicht ihre Freundin, sondern irgendwie Charlottes Freundin, oder? War das so? Ich glaube ja, das wird so gesagt, dass sie von Charlotte, also okay, eine entfernte Freundin von Charlotte ist. Das würde aber passen, weil sie sich so gefreut hat. Dabei ist Charlotte die Einzige, die nichts machen muss bei der Hochzeit, oder? Nein, nein, sie ist Brautjungfer. Achso, sie ist ja Brautjungfer, stimmt. Ja. Deswegen, genau. Das passt ja dann, genau. Ja, und Charlotte hat ja diesen Typen kennengelernt oder kennt ihn schon seit Längerem. Und die reden dann jetzt schon, keine Ahnung, über Monate hinweg online miteinander oder schreiben sich permanent E-Mails. Und dann kommt er sie zu, dann kommt er sie besuchen. Und das Erste, was passiert, er verknallt sich in die Innenausstatterin. Was ist das denn jetzt schon wieder? Es ist so eine Miranda-Geschichte. Ja, das zumal ist so sie absurd. Alles darauf angelegt hat. Also es war so strategisch vorgegangen von ihr aus, dass sie sogar das ganze Zimmer einrichten lässt, nur für die Zeit, für die er dann da schläft. Mit diesem wunderschönen, mit dieser wunderschönen Vase. Ja. Diesen tanzenden Fröschen drumherum. Das ist ja auch grausam. Aber ein hübsches Sofa kam in die Wohnung. Ja, ich glaube, das war das einzig hübsche Accessoire oder Möbelstück. Ja, für ein Schlafsofa sieht sehr edel aus. Was ist das denn für eine Aussage? Das war echt absurd. Und dann tat sie mir auch richtig leid, als sie dann beim Essen als fünftes Rad am Wagen mitsaß und eigentlich ja die Tussi da wegkriegen wollte. Ich hatte schon diese Ahnung, oh je, ob das nicht für sie zum Negativen wird, dieses Essen. Und so wurde es dann ja auch. Ich weiß nicht, das tat mir so richtig leid. Und dann wird sie dann auch noch gequält, indem sie dann halt eingeladen wird zur Hochzeit. Und bei dieser Hochzeit muss sie dann am Gästebuch sitzen oder stehen und die Leute daran erinnern, bitte was ins Gästebuch zu schreiben. Was ist das denn für ein Unsinn? Zumal du, also ja sogar noch die Verlobung auf ihrer Party bekannt gegeben wurde. Also eigentlich spielt es da die ganze Zeit bei ihr statt. Also sie kommt wirklich schlecht weg bei dem Ganzen. Ja, sie macht gar nichts. Also sie kriegt nichts ab. Also alle anderen kriegen was ab. Genau. Nur sie nicht. Und dann haben wir natürlich wieder Charlotte mit ihren Männergeschichten. Sie lernt einen unfassbar hübschen Typen kennen, den ich total knuffig fand. Ja, ja. Ziemlich süß. Ja, und was passiert? Der Vater von ihr, von ihm, gräbt sie an und er glaubt es nicht, weil das ja sein super, super Held und sein Vorbild ist und der würde ja nie sowas machen. Und sie ist ja die billige Bitch, die sich irgendwie billig aufgetakelt hat, um ihn irgendwie ranzureißen, an sich zu reißen. Das ist ja echt absurd. Also diese Geschichte ist mal wieder so eine typische Unsinns-Charlotte-Geschichte. Das ist so unfassbar blöd. Allein dieser Blick, wo der Vater dann weggeht von Charlotte, dieses Zwinkern, das war so richtig, du bist so eklig. Ja. Das ging gar nicht. Aber dieses Kleid, dieses... Darüber reden wir noch nicht. Wir reden noch nicht über die Outfits. Entschuldigung. Das kommt zum Schluss. Weil du billig aufgetakt hast, gesagt hast. Ich dachte... Kommt später, kommt später. Genau, als nächstes haben wir dann ja auch noch Samantha. Ja. Komische Geschichte. Passiert ihr das zum ersten Mal? Was passiert? Ich meine, nö. Ist das jetzt die erste Doppelung? Das erste Mal, dass sie mit jemandem das zweite Mal schläft? Oder das erste Mal, dass sie vergisst, dass sie mit demjenigen schon mal was hatte? Ich glaube, letzteres, ja. Merkt. Okay. Ja, dann ist es. Ja. Dann ist es vielleicht eher ein Anzeichen für ihre nachlassende Gedächtnisleistung. Naja, du musst auch sagen, also der sieht ja so unfassbar unbedeutend aus, dieser Typ. Und ich weiß nicht, also ich würde den, glaube ich, auch vergessen, vor allem wenn du so viel Sex hast wie Miranda, wie Samantha. Da kann das ja schon passieren, dass du den nicht wiedererkennst. Und dann hat er beim Sex eine ganz komische Marotte. Fängt dann an loszuschreien, dass man ihn an den Haaren reißen soll. Und dann guckt Samantha ihn an und meint so, hatten wir schon mal Sex? Ja, natürlich hatten wir schon mal Sex. So, what? So eine bekloppte Szene ist das denn gewesen. In dieser Nacht habe ich ihn mit nach Hause genommen. Ja! Zieh mir an den Haaren, zieh mir an den Haaren, zieh mir an den Haaren! Es kam ihr alles so bekannt vor. Sie hatte einen Déjà-fic. Was ist los? Ich habe mit dir schon mal geschlafen. Vor 15 Jahren oder so. Das passt so richtig gut zu ihr. Ja, das war etwas merkwürdig. Ja, aber das passt super zu ihr, fand ich, die ganze Geschichte, das ganze Aufmachen. Und dann haben wir ja auch natürlich wieder Big. Ja. Mal wieder. Der dieses Mal aber zur Hochzeit mitkommt. Also er beteiligt sich dann im Leben von Carrie, komischerweise. Ja, aber dann im wichtigen Moment, wo sie Liebe, Hiebe, Triebe vorträgt. Also ein Gedicht, was wirklich nicht besser ist als der Entwurf, den er im Bett macht, ehrlich gesagt. Naja, ich weiß nicht. Also zumindest bringt sie das emotionaler rüber als Liebe, Hiebe, Triebe. Ja, und... während sie vorträgt, dann haut Big natürlich ab und muss telefonieren und ihn interessiert das auch nicht so wirklich. Möchte sich auch nicht irgendwie auf die Einladung oder Geschenkekarte mit eintragen und ist außerdem total erbost, dass überhaupt bekannt wurde, dass er da eingeladen ist oder mitgeht zur Hochzeit. Zumindest sein Name wurde dann halt irgendwie weitergegeben und das fand er ja nicht so toll. Das habe ich irgendwie nicht verstanden, warum das der Fall ist. Das habe ich auch nicht so ganz kapiert, aber weiterhin hofft, irgendwie eine anonyme Beziehung zu ihr zu haben, oder? Ja, das glaube ich eher weniger, aber warum das so wichtig ist. Ich meine, es wird bis zu den Filmen wird auch nicht wirklich bekannt, wie er mit Vornamen heißt. Nee, das ist ja, glaube ich, einer der Running Gags. Ich weiß ja immer noch nicht, wie er mit Vornamen heißt. Ich weiß es. Ja, natürlich weißt du es. Wäre nett, wenn du bis dahin deine Klappe halten könntest. Also es ist, nein, ich sage es nicht. Spoiler Alert! Ja, also so dramatisch ist es jetzt nicht, es ist auch kein so krasser, toller Name, aber es ist tatsächlich so, dass du es erst im ersten Film erfährst, wie er wirklich heißt. Und auch nur, weil es in einer E-Mail steht, die er schreibt. Ah. Also total bescheuert eigentlich, so nebenbei einfach nur erwähnt. Wie, es wird einfach nebenbei fallen lassen? Ja. Ist ja interessant. Ja. Wer hat sich das denn ausgedacht? Die Person, die das Drehbuch geschrieben hat, wahrscheinlich. Ja, danke. Danke für die offensichtliche Antwort. Sehr gerne. Kommen wir zu den Outfits. Nils, fang mal an. Was für ein Outfit ist dein Top-Outfit? Mein Top-Outfit, Carries Kleid auf der Hochzeit. Okay. Ein Traum in irgendwas zwischen Hautfarbe und Rosa. Die trägt immer so nackig Kleider. Ja, genau. Super schön. Wenigstens keine Nippel diesmal. Ja, aber sonst hat man immer wieder Nippel bei ihr gesehen. Das ist echt total frustrierend, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Nippel im Gesicht hast. Also, schlimm. Ich glaube, das ist so extra gemacht, dass die ganzen Heteros da mitgucken, weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum man permanent diese Nippel, die trägt ja nicht mal ein BH. Also das ist so unfassbar bescheuert. Ich glaube, das ist der Sinn, oder? Zu zeigen, dass sie keinen BH trägt. Meinst du? Weiß ich nicht genau. Mich stört es nicht. Ich finde es eigentlich lustig. Aber ich finde es absurd. Dieses hautfarbene Kleid, was sie auf der Hochzeit anhat, fand ich auf jeden Fall ziemlich super schön. Okay. Marcel, dein Top-Outfit. Das ist Charlottes schulterfreies schwarzes Kleid auf der Hochzeit. Ah, gemein. Ist auch mein Lieblingskleid, natürlich. Es ist ein Charlotte-Kleid. Es ist so wunderschön. Nein, es ist keine Schleife drauf. Es ist viel zu sexy. Und schwarz. Man trägt Charlotte dann schon mal schwarz. Häufig. Ich finde es kein typisches Charlotte-Kleid. Doch, doch, doch. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge hatte sie auch ein schwarzes Kleid. Also sehr dezent, sehr elegant. Das ist so Charlotte. Das ja, ist so kleine typisch. Schwarze, ne? Ja, genau, genau. So das typisch kleine Schwarze. Ja, da bin ich auch voll dabei. Also das schwarze Charlotte-Kleid ist so wunderschön, so lang, so elegant. Ja, kein Wunder, dass sie dann flachgelegt wird auf dieser Hochzeit. Und Miranda mal wieder nicht. Kommen wir zum Worst Outfit. Nils, was hast du ausgesucht? Alles, was sie auf der Verlobungsparty anhaben. Also alle vier. Du machst es ja aber echt einfach. Furchtbar. Wieso? Ich habe sogar jedes einzelne aufgeschrieben, damit ich es rekapitulieren kann. Aber es war alles für sich einzeln super furchtbar. Ja. Hast du irgendeins davon? Ja, habe ich. Siehst du? Aber lassen wir dann nochmal Marcel zu Wort kommen. Mhm. Was ist dein Worst Outfit? Ja, das ist auch von der Verlobungsfeier, aber der Anzug von Jeremy. Da ist alles, ach so, das ist alles so Ton in Ton und so beige Sandfarben, ja, genau. Das ist echt hässlich. Und auch das Muster von diesem Anzug ist total furchtbar. Wer ist Jeremy? Der Verlobte. Oh Gott. Oh ja. Ja, nicht wahrgenommen, muss ich irgendwie vor der Tapete nicht besonders abgehoben. Genau. Dabei fand ich den Anfang sympathisch und ganz nett. Also ich auch, ich dachte, oh, der könnte ja sogar zu Miranda passen. Ja. Ja, am Anfang mochte ich ihn auch. Aber dann, so 2 Minuten später mochte genau. ich ihn nicht. Genau, ganz genau. Unglaublich, ja. Also wenn ich mich festlegen muss, würde ich sagen, Charlottes Kombination aus Rosa und Rot, das ist so furchtbar. Okay. Da. Ja, das ist ein spezifisches Problem. Ich habe noch überlegt, ob es daran liegt, dass sie rausgehen und sie sich eine Jacke drüber ziehen muss. Ja. Und irgendwie haben es alle nicht so hingekriegt mit ihren Jäckchen und Jacken da bei den Ort. Aber diese stimmt, diese weiße von Samantha. Ja, ich ganz bin jetzt ruhig dran. Ich lasse mich doch mal zum Wort kommen. Ich will jetzt auch mal mein Worst Outfit reinpacken. Das ist nämlich Samanthas Worst. Ja. Outfit, das ist so unfassbar. Sie trägt nämlich so ein Oberteil, so eine Weste, so blau, dann ein roter Rock und so eine weiße Fusseljacke dann noch draußen. Das ist so ja, unfassbar so hässlich. Bommelchen drauf, ne? Ja, das ist. Aber Nationalfarben, immerhin. Stimmt, ja, sehr amerikanisch, aber sieht trotzdem furchtbar aus und die sieht aus wie so ein Bonbon. Also schmeichelt ja auf jeden Fall nicht. Das war nicht toll. Nee, das war nicht. Nee, das ist so. Ja, kommen wir zu den Zitaten. Nils, was ist dein Zitat in dieser Folge? Ich habe 3. Oh, du hast 3. Mal zu protzen. Du musst aber jetzt tatsächlich nur 1 nehmen. Okay, dann nehme ich den Satz von Carrie nach dem Brautstraußwurf, ganz offensichtlich, wo sie einfach wortlos den Brautstrauß direkt vor ihr, vor sich auf den Boden fallen lässt, dann sich zu den anderen umdreht und sagt, okay, wir sehen uns dann morgen, sich umdreht und geht. Das ist sehr, sehr cool. Okay, wir sehen uns dann morgen. Okay, bis dann. Okay, bis dann. Okay, Marcel? Ich habe einen kleinen Dialog von Miranda und Carrie. Oh, Vorsicht, das Paket ist von mir. Oh, vorsichtig, das Paket ist von mir. Was haben Sie denn bekommen? Die tanzenden Frösche. Das ist sehr schön, ja. Mein Zitat wird sein, aber ich kann mich nicht entscheiden, es sind so viele Zitate, die da gewesen sind. Ich musste mich auch entscheiden. Aber ich muss mich vielleicht gar nicht entscheiden. Hey! Wir mussten es alle. Wir können einfach mit 3 Leuten jetzt als verteilte Rollen die ganze Folge nochmal lesen. Das könnten wir machen, ja. Aber es ist echt schwierig, weil ich da wirklich so ein paar Zitate hatte, die gleich gut sind. Und naja, ich werde mich mal einfach entscheiden. Und zwar nehme ich die Szene, wo Miranda und Charlotte und Samantha und Carrie zusammensitzen und über das Brautjungfernkleid sprechen. Und dann sagt Charlotte sowas wie: Ihr werdet staunen, wenn ihr mein Brautjungfernkleid seht. Ist das scheußlich? Nein, wir durften es es selber aussuchen. Es ist atemberaubend, rückenfrei, schwarzer Satin. Ganz schön sexy für eine Brautjungfer. Madeleine hat bloß gesagt, es müsste schwarz sein, mehr nicht. Schätzchen, reg dich bitte wieder ab. Nein, ich war die bescheidene, geschmackvolle Brautjungfer auf 7 anderen Hochzeiten. Die kleine Charlotte seht nicht auf mich, seht auf die Braut. Doch dieses Mal sehen die Leute gefälligst mich an. Das ist so großartig, diese Situation da. Sie versucht halt etwas rauszusuchen, was halt ganz unfassbar schlimm ist für das Brautpaar und ihr zumindest so eine kleine Genugtuung gibt. Das ist so großartig. Ja, normalerweise, es gibt ja diese Tradition, dass die Braut bestimmt, wie die Brautjungfernkleider aussehen. Und wahrscheinlich hat sie erwartet, dass bei dieser furchtbaren Frau, die ihr den Mann ausgespannt hat, dass die einen ganz, ganz schlechten Geschmack hat, was das Kleid angeht. Mhm. Und dann findet man ja raus, dass tatsächlich, abgesehen von der Farbe, nichts vorgegeben ist. Also jede machen kann, was sie will. Und da erklärt sich dann, dass es so schön ist. War die Farbe vorgegeben? Das wusste ich gar nicht. Ja, genau. Mhm. Also Charlotte hat gesagt, man konnte nehmen, was man wollte, nur schwarz musste es sein. Das war vorgegeben von der Braut. Mhm. War alles sehr stylisch gehalten. Ja, wobei ich irgendwie das Brautpaar jetzt nicht sonderlich hübsch angezogen fand, vor allem das, die Braut war jetzt echt nicht schön. Alles war so schwarz-weiß irgendwie. Ja, und sehr langweilig. Aber ja, total langweilig. Die Lokation war großartig, war echt hübsch, sehr pompös, fand ich schon. Man merkt halt wieder, die sind wieder in Gefilden unterwegs mit unfassbar viel Geld, weil sich das kein Sterblicher leisten könnte. Ja, habe ich mich auch gefragt, wie man sich innerhalb von einem Monat so eine Hochzeit auf die Beine stellen kann. Naja, sie macht das ja beruflich. Mit Wedding Planner und so. Ja, aber sie hat da bestimmt Kontakte, denke ich mal, wenn sie da sowieso irgendwie in dem Bereich des Ausstattens unterwegs ist. Also ich frage mich, ob es realistisch ist. Also eigentlich nicht, oder? Also, dass sich ein Journalist und ein Wedding Planner oder Raumausstatter... Dass die heiraten zusammen? Nein, das glaube ich schon, aber dass sie sich das sowas leisten können. Also ich glaube mal, sie kriegt dann sowieso schon Prozente als Raumausstatterin, also warum nicht, ne? Und ich denke mal, naja, es ist New York und es ist Sex and the City, es ist nicht wirklich alles sehr realistisch in dieser Serie. Sorry, wenn ich euch jetzt schockiere. Ja. Gibt diese 4 Frauen auch gar nicht wirklich. Nein. Oh je, ob ich heute Nacht schlafen kann? Ja, unglaublich. Also zu viel Realität. Das verkrafte ich nicht. Kommen wir dann gleich mal zur Bewertung, Nils. Wie viele Stanfords von 3 vergibst du? 3. Ich mochte die ganze Episode sehr gerne. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ein bisschen was von der Big-Geschichte drin. Und es stellt sich wieder heraus, warum sie eigentlich nicht mit ihm zusammen sein sollte. Also es untermalt irgendwie nach der ganzen Harmonie davor jetzt. Mhm. Irgendwie, warum es schon mal zur Trennung kam. Und diese durchgehende Geschichte finde ich ganz nett. Also dieser Spannungs- oder dieser Bogen, der da aufgebaut wird von dem Kennenlernen über die Verlobung zur Hochzeit innerhalb von wenigen Wochen und dann darin verpackt nochmal diese lustige Geschichte von Charlotte, die genau die gleiche Entwicklung an einem Tag durchmacht. Also, dass man sich trifft, dass man zusammen Unsinn anstellt, dass man miteinander schläft, dass man die Eltern vorstellt und so. Das macht sie ja sogar dann alles nochmal in 4 bis 5 Stunden durch. Also diese generelle Idee der Zeitraffung ist sehr perfekt durchgehalten in dieser Episode und irgendwie passt alles, bis auf vielleicht Samanthas etwas bemühte Geschichte. Bedeuten dir diese 4,5 Stunden dann gar nichts? Ja, der Satz ist auch sehr schön. Großartig. Vor diesem biederen Paar, das gerade so ganz schunkelnd miteinander tanzt und ganz schockiert guckt. Oh Gott, ja. Marcel, wie sieht deine Bewertung aus? Wie viele Stanfords von 3 vergibst du? Ich gebe auch mal 3, weil ich es ziemlich lustig fand und auch die Sexgeschichte von Samantha ziemlich lustig mit diesen Haaren. Da war es dann irgendwie um mich geschehen. zieh mir an den Haaren. Ja, die ist wirklich großartig. Ja, ich bin dabei, auch 3 Stanfords von 3. Ja, dann haben wir die Folge durch. Das war Staffel Nummer 2, Folge Nummer 7, die schreckliche Wahrheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Marcel, dass du da warst. Vielen Dank, Nils, dass du wie immer da bist. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder.